1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute wieder freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist die Marion und die Marion ist 42. Guten Morgen, Marion. Ja, grüß dich, Domian. Hallo. 52. 52? Ja. 52. Genau. Gut. Um was geht's denn? Ja, es geht darum, dass als Überschrift würde ich mal sagen, der Satz zum Wohle des Kindes sich nicht immer bewahrheitet. Und zwar geht es da um eins meiner Kinder. Ich habe 4 Kinder. Eins davon ist ein Pflegesohn. Mhm. Und der ist jetzt 15 Jahre alt und ich habe ihn bekommen im Alter von ein paar Wochen. Er ist damals aus der Ursprungsfamilie entnommen worden, weil er in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingeliefert wurde. Er ist misshandelt worden und ja, das hatte eben dann auch Konsequenzen. Strafrechtlich wurde die Mutter damals verurteilt und es gab dann ganz kurzzeitig einen Besuchskontakt, der dann aber von den leiblichen Eltern eingestellt wurde und jetzt haben wir dann 15 Jahre, leben wir eben hier als Familie. In welchem Zustand genau war das Kind, als du den Jungen damals bekamst? Ja, Philipp musste reanimiert werden und hatte schwere körperliche Schäden. Der musste reanimiert werden? Ja. Also man hat ihn fast totgeschlagen oder was? Nein, das hatte mit Schlägen nichts zu tun. Er ist einfach schwerst vernachlässigt worden. Also weder körperliche Pflege noch Nahrung bekommen und ist dann in komatösen Zustand eingeliefert worden und im Polizeibericht steht eben, dass ein paar Minuten später wäre er tot gewesen. Hat der Junge davon was zurückbehalten? Ja, so leichte Schwierigkeiten beim Lernen, würde ich mal sagen. Wie bist du denn damals auf den Jungen aufmerksam geworden? Das Jugendamt ist damals an mich herangetreten. Ich hatte mich gemeldet als Pflegefamilie und ich bekam einen Anruf. Da ist ein ganz kleines Kind und das braucht unbedingt ein Zuhause. Und ja, ich habe ihn damals gesehen im Krankenhaus und wusste, das ist mein Kind. Mhm. Also quasi ein Kind des Herzens und... Wobei er da ja, als du ihn gesehen hast, wahrscheinlich in einem sehr bedauernswerten Zustand war. Ja, da war er schon 3 Wochen in der Klinik. Ach so. Und man hatte ihn da auch schon wieder so gut versorgt. War ein bisschen aufgepäppelt. Er war super klein und ganz leicht und das Gewicht war unter dem ursprünglichen Geburtsgewicht, das schon nur bei 2200 Gramm lag. Also da kann man sich vorstellen, wie ausgezehrt der kleine Körper war. Ne? So, nun ist der Junge ist 15 jetzt. So, jetzt ist er 15. Jetzt ist es so gewesen, dass im Januar diesen Jahres die Ursprungsfamilie Kontakt aufgenommen hat zum hiesigen Jugendamt und erstmal um Auskunft gebeten hat und Kontakt aufnehmen wollte zu Philipp durch einen Brief. Und Philipp wurde das dann mitgeteilt und er hat sofort gesagt, ich möchte das nicht. Er wollte definitiv weder einen Brief noch Kontakt. Und dann hat sich jetzt aber im Zeitraum von 4 Wochen ein derartiger Druck aufgebaut, weil das Jugendamt scheint nicht kompetent genug ist, Philipps Gefühle und seine Einstellung da zu vertreten. Haben denn die leiblichen Eltern, das sind jetzt die beide Elternteile, die Druck ausüben, ist das ja so? Ja. Haben die formal das Recht, das Kind zu sehen? Also formal nicht, weil ich bin auch Vormund von Philipp. Du hast aber du hast ihn mit deinem Partner zusammen aufgezogen? Nein, allein. Allein. Du hast den Jungen aber nicht adoptiert. Nein, das hat damals das Jugendamt mir davon abgeraten, weil man eben nicht wusste, in dem Zeitpunkt von 3 Monaten, als der ja damals war, ob er irgendwelche Schäden behalten, die zurückbleiben. Aber dennoch hätte man das Kind adoptieren können, auch wenn es Schäden gibt. Ja, aber die haben gesagt, diese ganzen Kosten, die zum Beispiel durch besondere Behandlung entstehen würden, würden die dann auch übernehmen. Ach so. So, das ging eigentlich da um dieses Thema. Die Versorgung, die hätte sein müssen, eventuell. Verstehe. Was man nicht ausschließen konnte. Aber dann wäre der Rechtsstatus klarer, ne? wenn er dein Kind quasi wäre. Du meinst rein rechtlich dann auch mein Kind, ja. So, jetzt üben die großen Druck aus? Ja. Wie üben die denn Druck aus? Ja, dass die ständig da anrufen und immer wieder Forderungen stellen, die Philipp nicht erfüllen möchte. Zum Beispiel? Er soll einen Brief schreiben, er soll ein Foto von sich schicken und wir sprechen hier sehr offen in meiner Familie darüber, über dieses Thema. Auch Philipp ist groß geworden mit dem Bewusstsein, dass ich nicht seine leibliche Mama bin. Mhm. Und er sagt, das ist nicht die richtige Zeit. Ich möchte das nicht. Das bringt mein ganzes Leben durcheinander. Und diese Forderungen werden immer sofort dann an dich herangetragen? Ja, genau. Über das Jugendamt? Über das Jugendamt. Mhm. Philipp musste dann auch da ein Gespräch führen, um da nochmal deutlich zu machen, dass er eben nicht den Wunsch hegt nach Kontakt. Reicht denn dann nicht einmal aus, wenn man einmal sagt, nein, ich möchte es nicht mehr? So, und das ist eben das Problem, was auftaucht. Das sollte normalerweise so sein. Aber da scheinen die Leute eben nicht die Kompetenz zu haben, das so zu vermitteln. In dem Jugendamt? Das Jugendamt scheint das nicht so vermitteln zu können. Im Prinzip muss denen das doch völlig klar sein. Ja, das sollte so klar sein. Es ist aber so, dass jetzt in der Konsequenz aus dem, was da jetzt in diesen 4 Wochen an Philipp herangetragen wurde und was ihn auch wirklich durcheinander bringt, nicht in Bezug auf seinen familiären Status hier, sondern er sagt, dass ich will das nicht. Die sollen mich jetzt alle in Ruhe lassen. Brauche jetzt ein therapeutisches Gutachten über seine Aussage. Er braucht einen Anwalt. Und das bringt ihn natürlich zusätzlich irgendwie so richtig aus der Bahn. Mhm, natürlich. Also es reicht nicht das Nein des Kindes. Ich fasse das so mal zusammen. Es muss ein therapeutisches Gutachten erstellt werden, das unterstreicht, dass das Kind wirklich das nicht will, oder wie? Ja, er soll jetzt da... Das heißt, er muss Gespräche führen, das ist ja stressig für ihn und anstrengend, ja, und so weiter. Und es muss ein Anwalt eingeschaltet werden, der genau was macht? Der Philipp dafür schützt, dass diese Leute, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Ursprungsfamilie wirklich Kontakt zu ihm sucht. Weil, wie das Jugendamt mir hier vermittelt hat, wissen die scheinbar auch, obwohl es eine Inkognito-Pflege ist, von Anfang an aus berechtigten Gründen, wo der Philipp sich auffällt. Und da steht natürlich der Gedanke nahe, dass die irgendwann hier auftauchen, wenn die über das Jugendamt keinen Erfolg haben. Was für ein Stress. Und diesbezüglich möchte Philipp sich auch schützen. Er sagt, ich will diese Auseinandersetzung einfach nicht. Was für ein Stress. Und warum kommen die jetzt gerade nach 15 Jahren an? Ja, das ist auch die große Frage, die ich dargestellt habe, welche Beweggründe denn diese Familie hat. Und da geht es wohl um einen Sohn, der an Krebs erkrankt ist und da Philipp eventuell Rückenmark spenden könnte. Mhm. Also da scheint es auch nicht um Philipps Gefühle zu gehen. Und das ist eben das, was so irritierend ist daran. Die wollen ihn vielleicht benutzen für irgendwas. Das ist ja nur eine Vermutung. Vermutung. Ich will niemandem was unterstellen. Ja, okay. Aber Philipp fühlt sich eben benutzt. Ne? Ich verstehe. Er sagt, was wollen die eigentlich von mir? Wenn denen was an mir liegen würde, auch jetzt nach 15 Jahren, dann sollten die doch respektieren, wenn ich sage, jetzt möchte ich das nicht. Absolut richtig, absolut richtig. Und ich finde, er hat da von der emotionalen Intelligenz, hat er einen super Durchblick und eine Einstellung dazu. Mhm. Und mir tut das natürlich weh, dass er da eben diesen Druck so aushalten natürlich. Was damals passiert ist, war ja ein hochkrimineller Akt. Die hätten ja beinahe dieses Kind sterben lassen. Gab es da, eigentlich damals weißt du das, gab es da ein Gerichtsverfahren gegen die Familie, gegen die Mutter? Es gab ein Gerichtsverfahren gegen die leibliche Mutter und da gab es auch eine Verurteilung auf Bewährung. Auf Bewährung. Mhm. Hast du deinem Sohn, du sagst ja deinen Sohn. Ja, vom Herzen. Mein Sohn. Ihm das schon so im Detail mal erzählt, was damals da war, wie du ihn vorgefunden hast? Ja, also es ist so, dass er mit 5 Jahren das erste Mal gefragt hat. Er hat ein Foto gefunden, da war ich eben mit seinem ältesten Bruder schwanger. Und er sagte, Mensch, wo ist denn so ein Foto mal von mir, wo ich bei dir im Bauch bin? Da habe ich gesagt, du Philipp, das gibt es nicht, weil du bist ja nicht in meinem Bauch gewachsen. Und dann war das erstmal wieder gut. Dann war er ein paar Jahre älter. Dann hat er mal gefragt, wie die Leute aussehen. Das konnte ich ihm ja auch erzählen. Und dann war ganz lange Ruhe. Dann wollte er auch meinen Namen haben. Das haben wir dann auch geändert. Also er hat sich dann so stark identifiziert, auch mit unserer Familie hier. Das lag ihm so am Herzen und das ist auch unproblematisch gegangen. Und dann musste er sich mal auseinandersetzen mit seiner Geschichte, weil eben auch in therapeutischer Behandlung war, eine Zeit lang. Da wollte er aber auch nicht genau alles wissen. Er hat gesagt, das ist mir so heftig, Mama. Ich weiß so ein bisschen, dass ich gelitten habe, dass es mir richtig schlecht ging, dass ich fast gestorben war, aber mehr möchte ich jetzt noch nicht. Gut, das ist ja ein nachvollziehbarer Standpunkt für einen 15-Jährigen. Ja. So, jetzt sind dir die Hände gebunden. Du musst jetzt diesen Anwalt einschalten und du musst auch dieses Gutachten erstellen lassen von dem Psychiater, von dem Psychologen. Oder das wurde mir zumindest vom Jugendamt so nahegelegt. Hast du mit dem Anwalt schon mal gesprochen, ob man nicht vorher da irgendwie einen Riegel noch vorschieben kann? Ja, habe ich. Ich habe jetzt am letzten Wochenende hatte ich schon ein Gespräch und der wird da auch schon wirksam. Bitte? Der wird da auch schon wirken. Also da müssen jetzt bestimmte Akten ja zusammengetragen werden. Mhm. Aber die Kosten dafür zahlst dann du für diesen Anwalt. Höchstwahrscheinlich ist das so, ja. Ja, das kann man wirklich nicht verstehen. Das kann man, gut, jetzt kann das Jugendamt, ich würde gerne mal die Position von dem Jugendamt hören, wie die das begründen, dass die euch nicht und den Jungen nicht in Ruhe lassen. Ja, zumal mein Sohn hat gesagt, ich habe ja gedacht, dass die für mich da sind, dass die an meiner Seite sind, die sollten ja mich unterstützen. Ja. Und da bekomme ich immer nur die gleiche Antwort, dass die Ursprungsfamilie eben nichts reflektiert hat, dass die das eigentlich sehen als eine Lappalie damals. Mhm. Und es wäre jetzt, täte ihnen auch leid, aber so schlimm wäre das ja alles nicht gewesen. Und dann denke ich, das muss man ja den Menschen doch vermitteln können auch. Absolut, gar keine Frage, gar keine Frage. Das hat ja mit Intelligenz nichts zu tun. Ich meine, das kann man lesen, schwarz auf weiß, das steht da in der Akte. Und Du bist jetzt, Marion, durch den Anwalt bist du in guten Händen, in guter Rechtsberatung. Denke, und ich gehe mal davon aus, dass du hier angerufen hast, um mal so einen skandalösen Fall einfach mal in die Öffentlichkeit zu bringen. So sieht es aus, genau. Und vielleicht in der Hoffnung, dass es irgendwo ein Elternpflegepaar gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und dann könnten die sich ja mal melden. Aber ja. Sehr gerne, so können wir das machen, Maja. Und ich drücke dir die Daumen oder euch die Daumen, dass das gelingt und dass du diesen Menschen von dem Jungen fernhalten kannst. Dankeschön. Und dass er seine Ruhe endlich wieder findet. Genau, dass er seine Ruhe wiederbekommt. Genau. Das ist mein Wunsch auch. Alles Gute dir und deiner Familie. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, Maja. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Madeline, 19. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Grüße dich. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe so ein Problem. Ich habe gerade das Gefühl, dass mein Leben irgendwie so auseinanderbröckelt. Da ist irgendwas passiert. Ja, ich habe jetzt gestern hat da auch schon mal jemand angerufen. Ich habe seit 3 Jahren starke Bulimie. Mhm. Und starke Bulimie heißt, warum ist das für dich besonders stark? Weil es einfach, also ich kann nicht mehr leben einfach. Ich habe ein ganzer Tagesablauf, die ganze Nacht, jede Sekunde des Tages ist mit Essen beschäftigt, mit Einkaufen, mit wie beschaffe ich Geld, wo kriege ich welche Lebensmittel her, kochen, essen und so weiter. Klo putzen, Wohnung putzen, aufräumen, Gedanken, ich kann gar nichts machen, ich bin absolut nicht belastbar und Mal am Tag isst du denn ganz viel und erbrichst das wieder? Also es kommt halt drauf an, wenn ich halt Tage habe, wo ich irgendwie so Ablenkung habe, dann kann es auch mal auf 3 reduziert sein, 3, 4. Wenn ich dann so Tage habe wie Sonntag zum Beispiel, wo natürlich nichts los ist irgendwie, kann es auch so 10, 12, mein Gott. 13... Ich finde dreimal ja schon sehr viel, wenn man das dreimal am Tag hat. Ja, definitiv. Dreimal würde mir auch reichen. 12-mal, das ist ja wirklich, da bist du ja nur fast nonstop mit Essen, Kochen, Brechen beschäftigt. Genau. Kochst du dein Essen überhaupt noch oder stopfst du es einfach so rein? Nein, also ich zelebriere das Essen, wie ich das immer so schön sage. Also ich stopfe nicht, wie man das so vor Augen hat. Sondern also ich koche mir gutes Essen, schönes Essen, baue mir das dann auf und esse dann halt nach Plan sozusagen, weil man kann ja nicht einfach wahllos essen. Sonst kommt das ja nicht mehr raus. Was isst du denn dann so in der Regel? Was, sag mal ein Beispiel. Also es ist halt auch so phasenweise, was man gerade Lust hat, aber es gibt so bestimmte Lebensmittel, die ich einfach jeden Tag brauche und das sind zum Beispiel mindestens 1,5 Kilo Nutella, also Schokocreme, mindestens. 1,5 Kilo? Ja. Also es sind halt so 2 große Gläser dann. Das ist Minimum an Schokolade. Ja. Und dann halt mindestens 3 Nudelnpackungen. am Tag, also nur Nudeln und dann, du musst dir vorstellen, die Nudeln, die quellen ja wie sonst was. Also wenn du dir schon mal Nudeln gemacht hast, weißt du, dass die ziemlich voluminös sind. Ja. So eine Nudelnpackung ist Wahnsinn. Also wie, was machst du dazu? Also ich esse nach Plan zuerst esse ich was Gesundes, zum Beispiel einen Apfel. Dann kommt meistens Brot mit Frischkäse, weil ich das ziemlich gern habe. Ja, und dann kommt halt so der Rest. Meistens dann erst die Nudeln und zum Schluss was Süßes. Und zum Schluss dann, ist es so zu verstehen, dass es zum Schluss immer, immer unkontrollierter wird und du dich dann vielleicht zum Schluss mit einem, dein halbes Glas Nutella dir da reinziehst? Nö, also das kommt schon auf einmal rein. Also mir wird auch gar nicht mehr schlecht. Also es gibt Leute, die sagen, nach einem Morgenkopf ist den Kotz übel. Ich brauche da 3-4 Packungen, bis ich mal sage, ja, jetzt reicht's. Und da bin ich nicht voll. Mir ist dann halt nur ein bisschen unwohl. Madine, eine ganz kleine Bitte. Das knackt immer so bei deinem Telefon, wenn du es vielleicht stillhalten würdest. Ja, okay. Wäre das ganz gut. So. Ja, das kommt an mein Ohrring dran. Ja, genau. Das ist nicht so ganz gut. Ist das ja, du hast es gerade auch schon so angedeutet, ist das ja verbunden mit sehr hohen Kosten. Wie finanzierst du das denn? Ja, also ich lebe, also ich bin ja in der Jugendhilfe zurzeit und da bekommt man halt dieses Sozialhilfegeld. Da habe ich natürlich trotzdem viele Abgabekosten, so dass mir ungefähr 134 Euro im Monat für mein Leben bleiben, für Shampoo, Klopapier und so weiter. Ja. Natürlich auch für Essen und ich gehe noch nebenbei putzen und es reicht eigentlich das Geld hinten und vorne nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das jeden Tag mache. Ich bin noch an die Tafel angebunden. Ich kriege noch ein bisschen Essen von der Tafel. Jetzt habe ich seit neuestem eine Bäckerei gefunden, bei der ich abends, nachdem die Schluss gemacht haben, putze. Und dann darf ich die Sachen mitnehmen, die da so übrig bleiben. Ach so, das ist natürlich fatal für jemanden, der so eine Erkrankung hat wie du. Die wissen das natürlich nicht, dass du erkrankt bist. Nein. Es weiß keiner von meinem Umfeld, nur natürlich meine Eltern und die vom Jugendamt, meine Betreuerin natürlich. Mhm. Aber so wie die Bäckerei oder bei der ich putze, klar, die haben davon, man sieht es mir ja auch nicht an. Ich bin ein ganz normales, von außen her scheinendes Mädchen, ganz normal. Wie viel wiegst du? Ich habe jetzt wieder Normalgewicht. Weil, wie kommt das? Wie gesagt, also ich achte halt darauf, dass ich jetzt wieder normal aussehe, weil ich halt nicht untergewichtig wieder sein möchte und halt. Das heißt, du man isst ja trotzdem, man isst ja den Apfel und man isst ja trotzdem das Brot und man kriegt nicht immer alles raus. Das ist das Problem. Was heißt das Problem? Das ist das, die Erklärung ist das. Genau, und außerdem esse ich viel zu gerne Süßigkeiten und viel zu gerne Kekse und die esse ich auch nebenbei so, als wie andere es auch machen würden. So, wenn du diese Mengen, wie du sie gerade uns angedeutet hast, in dich hineinstopfst und das manchmal bis zu 10 oder vielleicht sogar 12 Mal am Tag. Kannst du denn überhaupt noch Eigeninitiativ erbrechen? Geht das noch? Ja, ich beug mich nach vorne, kommt's raus. Wenn es schwerer wäre, dann wäre es wahrscheinlich einfacher für mich irgendwie. Ach, du brauchst dir gar nicht mit den Fingern halt zu stecken. Nein, um Gottes Willen. Du beugst dich über die Toilette und es kommt alles raus. Ja. Also mehr oder weniger. Also nee, ich muss gar keinen Finger in den Hals, wie das so das Bild der Gesellschaft ist, gar nicht. Ich beug mich einmal nach vorne, hol einmal tief Luft, saug die Luft einmal ein, damit ich Luft habe, noch Luft kriege, nicht ersticke sozusagen und dann fertig. Also mit 30 Sekunden, 40 Sekunden. Bei Maxi kann ich vorstellen, was das mit dem Magen macht, wenn er 12 Mal am Tag. Das will ich auch nicht wissen. Also das will ich auch gar nicht wissen. Also man, das ist halt auch so das Problem. Man weiß ja, dass es Schäden gibt. Man weiß, dass es nicht toll ist für den Körper. Nur wenn man sich damit wirklich auseinandersetzen würde, ich glaube, dann würde auch jede Magersüchtige umkippen vor Schreck, aber was soll man machen? Ich meine, ich mache es wirklich nicht gern, auch wenn es jetzt gerade so dasteht. Ich weiß, ich versuche mich echt zusammenzureißen und versuche irgendwie. Ja, setzt du dich denn damit auseinander? Du weißt, was das bedeutet. Das heißt, dass du deine inneren Organe extrem schädigst. Das Magen, Niere, Leber, alles angegriffen wird. Das weißt du alles. Dass die Speiseröhre durch das Erbrechen, durch die Säure angegriffen wird. Dass du schwere innere Erkrankungen bekommen kannst. Ja. Auf absehbare Zeit, wenn du es so weiter, das weißt du alles. Ja, genau. Das, und du weißt ja auch, und du siehst ja auch, in welcher furchtbaren Gefangenschaft du steckst. Wenn du hast es gerade ja sehr gut beschrieben. Dein ganzes Leben wird ja diktiert von dieser Erkrankung. Ja, das Problem ist nur, ich kann wirklich nichts machen. Ich versuche, mich zusammenzureißen mit dem Essen. Ich sage, nein, du isst jetzt nicht, oder du isst jetzt normal, oder du isst nur das und das und nicht mehr. Mhm. Es funktioniert aber einfach nicht. Man hat dann, sobald man irgendwas im Mund hat, ist es vorbei. Gibt es überhaupt eine normale Mahlzeit, die du dann auch bei dir behältst? Nein. Nie. Ja, also das heißt normal. Wie gesagt, ich stehe auf, also ich wache morgens auf. Das erste ist, Chris nach rechts an mein Bett, da stehen meine Kiste mit Keksen. Weil ich nicht einen Keks gegessen habe, kann ich auch nicht aufstehen, weil mir die Motivation einfach fehlt. So, das geht jetzt in dieser Dramatik schon seit 3 Jahren, sagst du. Ja, es hat halt anders natürlich begonnen. Jetzt ist es natürlich... Es wird immer schlimmer. Es entwickelt sich natürlich, logischerweise. Gab es denn schon einmal einen Anlauf mit Therapie, Krankenhausaufenthalte? Ja, ich war 2-mal schon in der Klinik und... ich habe jetzt, das erste Mal war ich auch ein paar Monate und das hat halt, also ich bin nach Hause gekommen und an dem gleichen Abend ging das weiter wie vor der Klinik. Und auch während der Klinik, da habe ich es nur einen Monat geschafft, in der Zeit, wo ich da war, und der Rest ging einfach nicht. So, du hast es gerade schon. Ich habe auch kein Problem damit, ganz normal zu essen. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin und wir essen gehen zu irgendwelchen, ich weiß nicht wohin, essen gehen einfach, da habe ich kein Problem damit. Da geht gar das. Kein. Okay. Gar kein das, Problem das, damit. Okay, das macht nur die Sache. Nur sobald ich alleine bin. Ja, das macht die Sache nicht besser. Ja, nee. Du hast, als ich gerade fragte, warst du schon mal Klinik und so, ja, war ich schon mal. Das war so ein Ton. Nee, ich will erklären. Das war so ein Ton wie, ach ja, Gott, hör auf damit, es bringt nichts. Bist du auf so einem Trip? Nein. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß, ich muss vom Jugendamt aus meine Therapeutin wechseln, war dann bei einer neuen und die hat mir ganz klar gesagt, dass sie mich nicht therapieren wird, weil sie meint, es hätten ja schon so viele an mir rumgedoktert. Und dann wäre sie auch nicht bereit, da noch irgendwie sich anzustrengen, um mir da irgendwie zu helfen. Ja, das dann kann... Dann saß ich erstmal mit großen Augen da und wusste dann gar nicht, was ich machen sollte. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Ich glaube allerdings auch in deinem Fall, so wie du das gerade beschrieben hast, dass du dringend noch einmal in eine Klinik musst. Ja, Domian, das Problem ist, ich möchte gerne leben. Ja, ich möchte gerne leben. Ich habe so viel... Die Bulimie ist mein ganzes Leben kaputt gegangen. Halt. Das ist ein guter, toller Satz. Ich möchte gerne leben. Und die Bulimie macht dein Leben, zerstört dein Leben systematisch. Setze Mein Leben ist zerstört. Das ist schon ziemlich zerstört. Aber es ist nicht so, du bist erst 19 Jahre alt, dass man das nicht noch wieder aufbauen und retten könnte. Das heißt, du musst wirklich alles daran setzen, dass du wieder leben kannst. Du möchtest gern leben, sagst du. Das heißt, du musst auch diesen Weg nochmal in eine Klinik gehen. Ich glaube nicht, dass du es alleine mit einer ambulanten Therapie schaffst, bei der Dramatik der Lage, wie du es gerade geschildert hast. Nee, ich hab ja, also wenn ich halt Ablenkung habe, dann geht das ja, wie gesagt. Ich habe dann letztes Jahr versucht, wieder zur Schule zu gehen, mein Abitur noch nachzumachen. Nur das war so viel Druck, weil ich hatte 2-jährige Fachoberschule, habe ich die 1-jährige angefangen. Also du hast es nicht geschafft. Und ja, weil ich halt jeden Tag wahnsinnig viel Schule hatte und dann hätte ich mir zu Hause noch ganz viel machen müssen. Dann hatte ich ja noch das Jugendamt an der Backe und da habe ich auch Auflagen, die ich erfüllen muss. Also im Klartext, das heißt, du hast den Schulabschluss nicht geschafft? Nein. Nein? Ist die Beziehung noch da? Welche Beziehung? Eine Beziehung. Also du hast keine Beziehung im Moment. Du hast keinen Freund. Ach so, nein. Hatte ich noch nie gehabt. Du hast noch nie einen Freund gehabt? Nein. Ich war auch noch nie in der Disco oder ich habe auch noch nie geraucht oder noch nie getrunken. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt überhaupt gar keinen anderen Weg für dich als eine Klinik. Überhaupt keinen anderen Weg. Du willst leben. Und wenn du leben willst, musst du diesen bitteren Weg gehen, das nochmal zu versuchen, auch wenn es schon ein paar Mal gescheitert ist. Es gibt gar keine andere Alternative. Welche Klinik? Wie? Wann? Und wie du es am besten einfädeln könntest, das erklärt dir jetzt meine Psychologin, die Magdalena. Du musst es nur für dich entscheiden. Wenn du es für dich nicht entscheidest, gehst du vor die Hunde. Ich sag's dir so offen, du gehst vor die Hunde. Ja, ist auch so. Ich wäre ja auch ein paar Mal fast daran gestorben. Genau. Der Ernst der Lage ist dir klar, ne? Ja, natürlich. Also ich war ja auch schon ein paar Mal im Krankenhaus deswegen und So, jetzt, ja. jetzt rufen wir dich nochmal an. Konkrete Beratung wegen der Kliniken im Hintergrund. Ja. Bitte geh es an und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Erfolg dafür. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich finde es schade, dass die an Bulimie erkrankten Jungen und Mädchen, Frauen und Männer in der Gesellschaft nicht so sehen werden wie die Magersüchtigen. Weil die Magersüchtigen sind schon so interpretiert, wie das heißt. Also die werden schon so wahrgenommen, also das akzeptiert, aber bei den Bulimiekranken eben nicht. Das finde ich schade. Ja, aber kümmern du dich jetzt um dich und um deine Genesung. Das ist wichtig. Mache ich. So, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Ja, okay. Alles danke. Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, und schon geht's weiter mit Ahmed. Ahmed ist 39. Guten Morgen, Ahmed. Guten Morgen. Hallo, Ahmed. Und was geht's bei dir? Ja, am Valentinstag dieses Jahr kam ich von der Arbeit nach Hause. Dann hat meine Frau mir einfach gesagt, unsere Beziehung ist beendet. Ich möchte die Scheidung. Nach wie vielen Jahren? Also wir sind zusammen 19 Jahre und davon 7,5 Jahre verheiratet. Und 19 Jahre zusammen? Ja. Also fast 20 Jahre? Ja. Mhm. Und das kam so aus heiterem Himmel für dich am Valentinstag? Ja, doch schon, ja. Das heißt doch schon, es gab schon so kleine Anzeichen, Krisen, Streit? Also gestritten haben wir schon des Öfteren, klar, und seit der Geburt vom Kleinen. Es gibt ein Kind? Nein, wir haben 5 Kinder. 5 Kinder? Ja. Wow. Jo. Und seit der Geburt des letzten Kindes, da ging es bergab ein bisschen mit euch? Ja, schon. Definitiv. Ich meine, wir hatten auch früher schon Streit. Ich meine, ich habe auch viel Mist gebaut in der Vergangenheit. Was denn? Stichwort. Gespielt habe ich. Oh. Schulden gemacht? Nein, das nicht. Aber also, viel Geld verballert, was eigentlich für die Familie nötiger gewesen wäre. Richtig, das Geld, was sie eigentlich für uns geplant gehabt hat, teilweise schon. Also große Fehler. Und Was gab es noch für Fehler, die du gemacht hast? Ja, Fehler zum Beispiel oft zu müde gewesen von der Arbeit oder hab gesagt, ich bin müde, im Haushalt eher weniger geholfen oder bei der Kindererziehung nicht so präsent gewesen. Na gut, du musstest ja wahrscheinlich auch den ganzen Tag arbeiten. Ja gut, ich arbeite im Dreischichtsystem und dann ist das halt immer so schichtweise. Ah ja. War nicht so ganz toll. Was war halt nicht so präsent. Mhm. Was hat sie dir denn als Begründung gesagt am Valentinstag? Am Valentinstag hat sie nur eben das gesagt und... Dass sie sich trennen will? Ja, und dass sie definitiv die Scheidung will. Aber fragt man da nicht als Ehemann, man ist zunächst geschockt, aber fragt man denn da nicht warum? Ich habe das in diesem Augenblick eigentlich gar nicht realisiert, was da eigentlich abgeht. Und habe gedacht... Die beruhigt sich wieder und hab gedacht, ja, jetzt gehst du erstmal schlafen und fragst am nächsten Tag nochmal nach. Hast du es gemacht? Das habe ich getan. Und was kam dann? Was hat sie da gesagt? Ja, sie kann mir nicht mehr vertrauen. Bist du ihr fremdgegangen? Nein, um Gottes Willen. Nein, ich liebe meine Frau. Warum sagt sie dann, sie kann dir nicht vertrauen? Das war jetzt auch diese finanzielle Situation, wobei man sagen muss, ich habe vor längerer Zeit, also was heißt ja vor längerer Zeit, das stimmt ja gar nicht, vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich das letzte Mal gespielt. Da habe ich auch etwas Geld verloren. Wie viel Geld? Auf knapp 500 Euro. Ja. Und dann hat es bei mir schon einen Klick gemacht und seitdem habe ich ja auch nie wieder. Gut, aber es ist ja jetzt, so lange ist es bisher ja noch nicht jetzt. Nein, nicht wirklich, nein. Wie viele Jahre hast du denn gespielt? Ja, gute 8 Jahre. Oh ja, das ist natürlich eine lange Zeit. Das heißt, das hat sie massiv dann mitbekommen. Ja, wir haben also finanziell Schwierigkeiten gehabt, die letzten 13 Jahre. Also wir hatten mal sehr viel und durch ein Missgeschick, also nichts mit Spielen oder sonst irgendwas zu tun, haben wir alles verloren. Warst du da an Schuld an diesem Missgeschick? Teilweise ja, ich habe nicht aufgepasst. Sag doch mal eine kurze Andeutung, was für Missgeschick also das ist. Also ich bin ja, wie der Name sagt schon, also ich bin türkischer Staatsbürger, meine Frau ist Deutsche. Ja. Und es hat sich eine Gelegenheit geboten, dass wir uns beteiligen können an einer Firma, eine Glasdruckerei. Mhm. Und da haben wir ziemlich viel Geld investiert. Mhm. Und hatten hier in Deutschland auch ein Geschäft, also hatten ein Fitnesscenter. Mhm. Und in der Anfangsphase bin ich immer hin und her gependelt. Also ich war eine Woche in der Türkei, dann war ich eine Woche hier. Also dieses Geschäft, an dem ihr euch da beteiligt habt, war in der Türkei? Richtig. Mhm. Ja, und dann ist meine damalige Freundin eben schwanger geworden. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich natürlich dazu entschlossen, bei Frau und Kind zu bleiben und dass die anderen Partner eben das Geschäft weiterführen. Und die haben es schlecht weitergeführt und das Geld war weg? Die haben das Geld, was reinkam, haben sie total veruntreut. Ach so. Und wir haben hier Schulden gemacht, extra. Verstehe, wenn du weiter am Ball geblieben wärst, nicht passiert, nein. Hm. Ja, und dann haben die ganzen Schwierigkeiten angefangen. Mhm. Und wir sind gute 13 Jahre auf dem Boden gelegen, konnten gar nichts machen. Wie, insgesamt, wenn du das sagen, wie viel Geld habt ihr da verloren? Mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran. Knapp 800.000 Euro. Puh, wie bitte? 800.000 Euro? Ja. So wohlhabend wart ihr, dass ihr da so viel Geld habt, auch reinpumpen können? Also, was veruntreut worden ist, also und was wir reingesteckt haben insgesamt, also schon 800.000 Euro. Mhm. Innerhalb von 3 Jahren haben die das Geld veruntreut. Also ja. Das die Summe, die ihr als Grundstock reingezahlt habt, plus die Veruntreuung, das gibt eine Summe von 800.000 Euro. Richtig. Und sitzt ihr noch auf diesen Schulden? Wir haben noch Schulden, ja, insgesamt 30.000 Euro. Ja, immerhin von 800.000 auf 30.000 runter ist ja noch eine große Leistung. Ja schon, wir haben alles, was wir bisher, also unsere Besitztümer sind alle weg, ja. Unsere Gelder sind alle weg, ja. Wir haben praktisch gar nichts mehr. Ja. Gut. So, jetzt habe ich so gehört, dass da viel, viel Chaos war in eurem Leben in den letzten Jahren. Ist richtig, aber ich habe immer gedacht, unsere Liebe ist halt stark genug. Und habe mich eigentlich auch nach unserer Heirat, habe ich mich darauf verlassen, dass wir eigentlich für immer zusammenbleiben, weil sie ist ja eigentlich die Liebe meines Lebens. Ich war noch nie in eine andere Frau so verliebt wie in meine. Du bist jetzt nicht nur du entscheidend, sondern deine Frau genauso. Sie hat dir das am 14. Februar gesagt. Wie ist die Situation heute? Wo ist deine Frau? Also wir sind noch, also ich lebe noch in der gemeinsamen Wohnung, aber ich muss zum 1. April ausziehen. Mhm. Also das heißt, ich darf noch 22 Tage meine Kinder und meine Frau beobachten und genießen. Also Ihre Entscheidung ist ganz klar und da hat sich nichts verändert bis heute. Nein, und was mich an der ganzen Situation verwirrt, weil ich muss ja immer wieder hinterfragen, ich glaube, das liegt an der Natur des Mannes. Dann habe ich sie gefragt, ja, liebst du mich eigentlich noch? Dann sagt sie, ja, ich kann dir nur nicht vertrauen. Oder eine andere Aussage, ich glaube schon, dass wir wieder zusammenkommen. Oder die Ehe ist für mich heilig. Also es hört sich ja alles wunderbar an. Das sind natürlich Aussagen eines Partners, die es einem extrem schwer machen zu gehen. Andererseits will sie, dass ihr euch trennt und sie will die Scheidung. Ja, und eben, das ist ja das, was mich auch so wahnsinnig verrückt macht, weil das sind ja hoffnunggebende Worte. Ja, ich würde die vielleicht zunächst gar nicht mal so ernst nehmen. Vielleicht traut sie sich für sich gar nicht so ganz hart, das auszusprechen. Sie hat ja schon was Hartes ausgesprochen, nämlich, dass sie die Trennung will. Vielleicht will sie dich auch ein bisschen schonen und vielleicht tust du ihr auch etwas leid. Dann neigen Partner auch dazu, nochmal solche Worte zu wählen, die aber letztendlich falsch sind, solche Worte, weil die einen hoffnungsvoll stimmen. Entscheidend ist für mich, wenn du sagst, dass sie nach wie vor ganz eindeutig sagt, Trennung, ja, du gehst aus dem Haus und wir wollen zumindest zunächst, will ich mit dir nichts zu tun haben als Partner. Wenn sie das klar sagt, ist die Sache auch klar. Also normalerweise sehe ich das ja so, aber sie gibt mir ja in dem Moment Hoffnung. Mhm. Und am nächsten Tag macht sie eben diese Hoffnungen kaputt. Mhm. Und sie sagt, sie braucht Zeit, sie braucht diesen Abstand. Und naja, ich meine, das ist auch vielleicht auch gar nicht so falsch. Der Abstand ist gut. Da ist viel schiefgelaufen bei euch. Wie ist das denn? Will sie wirklich sofort auch die Scheidung oder zunächst erstmal auf Abstand leben? Also sie will abwarten, was dieses Trennungsjahr bringt. Aber so. Sie sagt zu mir, sie will mit mir nicht mehr verheiratet sein. Ach Mann, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, genau dich so zu verhalten, wie sie es sagt. Du gehst, du bist freundlich, du bist höflich, du kümmerst dich natürlich um deine Kinder. Natürlich. Und wer weiß, was in einem Jahr ist. Du darfst dir nicht bedrängen, du musst im Prinzip jetzt alles so hinnehmen, wie sie sagt. Dir bleibt nichts übrig. Ja, das habe ich schon auch immer getan. Im Prinzip, wenn sie was gesagt hat. Ja, offensichtlich, aber in all den Jahren vorher nicht so. Ja, bis auf die Spielerei. Naja, gut. Das ist gravierend. Ich habe immer gedacht, wir haben ein gutes Verhältnis. Naja, gut, aber wenn sie sagt, ich habe kein Vertrauen mehr zu dir, muss das ja eine große, das muss ja was sehr, sehr Fundamentales sein, dass sie das als Grundlage nimmt für eine solche große Entscheidung, vor allen Dingen auch bei der Größe eurer Familie. Ich kann dir da nur raten, Achmed, dass du die Füße stillhältst. Wenn es vielleicht irgendwie doch nur eine Chance gibt, dann nur auf dem Wege. Wenn dir das so sehr schwer fällt, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du mal zu einer Beratungsstelle gehen würdest und mit einem Fachmann mal in Ruhe redest, vielleicht auch nochmal ausführlicher die ganze Sache erzählst und da so eine gewisse Rückmeldung kriegst. Pass auf, wir machen das so, wir rufen dich jetzt nochmal an und wir geben dir mal die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand. Okay. Es kann ja nicht schaden. Sich ein paar Meinungen von außen reinzuholen, kann ja nicht schaden. Okay. Außerdem hilft es dir auch weiter, mit der Situation dann klarzukommen. Ja, das Problem ist ja, jeder tut irgendetwas erzählen. Mhm. Die einen sagen, die hat mit Sicherheit einen anderen, was einen natürlich verrückt macht. Mhm. Die anderen sagen, ja, wie will sie das machen? Mit 5 Kindern, das jüngste ist 4 Monate alt. Mhm. Und die anderen sagen, ja, sie braucht einfach nur Zeit und du läufst den ganzen Tag wie ein Besoffener rum. Ich verstehe. Und hast keinen Plan. Genau. Deshalb ist es gut, darüber zu reden. Und jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal und dann kriegst du so die eine oder andere Telefonnummer und da kannst du dich besprechen. Okay, super. Alles Gute, Achmed, von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:40 Uhr haben wir und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema nächste Woche vorstellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema extrem Fans. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Fans von Stars aus der Musik, aus Sport, Film, Showgeschäft oder gar von einem Darsteller aus der Pornobranche sind und auch sehr gerne mit Fans von Autos, von Fußballvereinen, Extremfans von Fußballvereinen oder auch von bestimmten Marken. Das ist unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Extremfans. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de oder ihr ruft ganz einfach nächste Woche Mittwoch ab 0 Uhr an oder dann auch sehr gerne während der Sendung. Extremfans Thema nächste Woche, Freitagnacht heute. Und weiter geht es mit Hans-Jürgen. Der ist 68. Guten Morgen, Hans-Jürgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Hans-Jürgen, um was geht's bei dir? Um meine Katzen sprechen. Über die Katzen? Weiß nicht. Ja, ich habe Zeit. Straßenkatzen zu Hause. Ja. Und die sind wirklich, die kommen nicht mehr raus aus der Wohnung. Die habe ich nur in der Wohnung. Aber durch meine kleine Rente, ich weiß manchmal nicht mehr, wo ich das Geld für die Tiere hernehmen soll. Da braucht man Katzenstreu. Da brauchen wir was zu essen, ja. Und so weiter und so fort. Das sind zwei Straßenkatzen, die leben jetzt bei dir in der Wohnung. Ja. Wie sind die denn an dich? Sind die dir zugelaufen oder? Die eine ist mir zugelaufen, der junge Kater, der ist 5 Jahre alt. Und die alte Katze ist 17 oder 18 Jahre alt. Die ist aber noch nie in ihrem Leben draußen gewesen. Mhm. Der Kater ist praktisch ein Straßenkater. Aber weil hier eine Hauptstraße bei mir lang fährt, da habe ich Angst, dann lasse ich den nicht mehr raus. Und? Ich muss nur mal aufpassen, die Fenster zuzuhalten, ja. Sonst ein Satz, da ist der draußen, ja. Also, die Katze kann ich, die sitzt manchmal draußen auf dem Fensterbrett im Sommer, ja, die ist ganz friedlich. Ja. Und die geht nicht raus. Da kann kommen, was will. Ja. Ich weiß jetzt eben wirklich manchmal nicht mehr, wo ich das Geld hernehmen soll. Ja, und wie lange sind diese beiden Katzen jetzt schon bei dir? Bei dir? Ja, so lange, wie sie leben jetzt. Ach so lange, wie sie leben. Ach so. So lange, die alte, die Helga, die ist 17 oder 18 Jahre bei mir. Mhm. Und der Felix ist jetzt ungefähr 5 Jahre bei mir. Den habe ich aufgelesen auf der Straße, wo er noch, da war ein halbes Viertel oder ein halbes Jahr alt gewesen sein. Ah, das meinte ich vorhin, ja. Jetzt sagst du, du weißt gar nicht mehr, wie du das bezahlen sollst. Das heißt. Ja, ich weiß manchmal nicht mehr, wie es weitergehen soll. Du hast nicht so viel Rente. Eine ganz kleine Rente nur. Ich kriege 643 Euro Rente im Monat. Davon bezahle ich 430 Euro Miete. Ach du liebe Zeit. Weil die Wohnung, da bin ich erst vor 2 Jahren eingezogen. Vorher haben die das angefangen, Luxus zu sanieren, ja, will ich mal sagen, ja. Mhm. Da muss ich dann jetzt 430 Euro bezahlen. Aber kriegst du denn keinen... 50 Euro Strom. Ja. Da bleiben wir im Monat 163 Euro übrig. Ich weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Ja, wenn ich nicht für die Tiere sorgen müsste, ich hätte lange einen Strick in den Melkenschopf gehängt. Ich kann nicht mehr. Du bist ganz verzweifelt. Geht es so weit, dass du selbst bei deinem Essen ein bisschen abknappst, damit du den Tieren was geben kannst? Weißt du, mit 68 Jahren, man braucht nicht so viel. Wenn ich am Tag ein oder zwei Brötchen esse, manchmal, das reicht mir dicke, dass ich was im Magen habe oder was. Ja, das heißt, das reicht. Das Geld, was du bei dir sparst, gibst du dann für die Tiere aus? Ja. Seit vor sieben Jahren habe ich nur kein Auto mehr. Mhm. Bei uns wird die Kaufhalle jetzt abgerissen. Ich weiß gar nicht, wo ich noch was zu essen kaufen soll. Da muss ich ungefähr einen Kilometer laufen. Aber sag mal, hast du dich denn mal richtig beraten lassen? Du müsstest doch eigentlich Zuschüsse... Ja, ich habe mich überall beraten lassen, bei der Rentenstelle und so, ja. Auch beim Rat der Stadt. Mhm. Und der Witz der Sache ist der, ich habe mich, wann war das gewesen, 2011, habe ich eine Arbeit gefunden, meistens nachts, das war ja in Ordnung gewesen. Mhm. Und da habe ich 5,50 Euro die Stunde verdient, ja. Mhm. Habe ich mich auch nicht tot gemacht, das ging einigermaßen. Mhm. Aber dann im September hatte ich einen Schlaganfall gehabt und da hat man mich rausgeschmissen. Da hat mir der Meister dann erklärt, den kannte ich gut, ja. Mhm. Der hat mir dann erklärt, Hans-Jürgen, das geht so nicht weiter. Wie bist du denn jetzt? Wie geht es dir gesundheitlich denn heute? Es geht mir einigermaßen. Das Einzige, was noch ist, der rechte Arm ist noch taub. Mhm. Die Finger, das krabbelt so. Ja, aber damit kämst du zurecht, damit kannst du zurechtkommen. Hast du immer alleine gelebt, Hans-Jürgen? Nein, ich habe nicht immer alleine gelebt. Ich war 7 Jahre verheiratet gewesen. Mhm. Dann hat meine Frau einen Algerier kennengelernt in Weimar. Ein was kennengelernt? Einen Algerier. Ein Algerier, ja, ja. Ja, der war auch, meine Frau war Ingenieurin und der auch. Mhm. Und dann haben die sich kennengelernt und wie gesagt, dann waren die zusammen gewesen. Und wie lange bist du jetzt schon alleine? Na, mindestens 20 Jahre. Ach so, so lange schon. Ja, jetzt. Mein Sohn ist dann kurz vor der Wende. Ist der von Weimar weggezogen, dann nach Nürnberg und dann jetzt von Nürnberg ist er nach... Okay, aber es gibt einen Sohn. Ja. Und der, wie steht der finanziell da? Das weiß ich nicht. Ich habe schon mindestens 5 oder 6 Jahre von dem Kind Tonberg gehört. Gar nichts mehr von dem gehört? Nee, ich habe auch weder seine Adresse noch sonst was, ich weiß gar nicht. Er wohnt in Neuseeland. In Neuseeland? Ja, das ist ja ausgewandert nach Neuseeland, das ist dann der nächste Weg, ja. Das ist ja dann auch sehr traurig, dass du mit ihm keinen Kontakt hast. Du hast von ihm nichts mehr gehört. Hast du von der Frau dann auch nie wieder was gehört, von deiner Frau? Ja, die hat sich dann damals ins Leben genommen. Ach so. Nachdem sie hat mich scheiden lassen. Und weil der Junge unbedingt bei mir bleiben wollte, weil meine Mutter war im Westen gewesen, da ging es ihm bei mir besser wie bei seiner Mutter. Und da ist er dann gesagt, nein, bleib bei meinem Vati und also traurige Vergangenheit. Jetzt muss ich nochmal fragen, du müsstest doch eigentlich, ich habe gerade schon gefragt, du müsstest doch Zuschüsse bekommen, Mietzuschuss. Den Mietzuschuss bekomme ich auch. Bekommst du. Mhm. Und zwar kriege ich im Monat etwas über 60 Euro Mietzuschuss. Mhm. Das wird mir jetzt aber alles wieder abgezogen, was ich da, weil die das spitz gekriegt haben, was ich nebenbei verdient habe. Mhm. Gut, aber das verdienst du ja jetzt im Moment nicht mehr. Da bist du ja wieder raus. Ja, und das ziehen die jetzt alles ab. Ja, verstehe. War irgendwann für dich eine Überlegung, eine von den Katzen ins Heim, ins Tierheim zu geben? Nee. Das Ganze gar ist kein Thema. Nee. Du möchtest auf jeden Fall... Ich bin verhungrig. Mhm. Aber meine Tiere gebe ich nicht her. Die haben mich über so viele schwere Stunden wieder weg. Das verstehe ich, dass das ein wichtiger Rückhalt für dich ist. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, zumindest dass das Fressen für die Tiere, dass das irgendwo über eine Spende läuft oder über einen Tierschutzverband. Irgendwas muss doch möglich sein. Das gibt's doch gar nicht. Du lebst in Ostdeutschland. Ja. Ja. In einer Stadt. Mein ganzes Leben in einer Stadt. In einer Stadt. Mhm. Gut. Da werden wir uns jetzt mal schlau machen, Hans-Jürgen. Also wenn ich irgendwo vielleicht manchmal hört man ja so, wie ich gerade eben bei dir gehört habe, ja, 800.000 D-Mark Euro verbraten. Ja, das ist in deiner Situation ist das natürlich unfassbar, wenn man sowas dann hört. Also ich hoffe sehr, dass wir etwas finden für dich, eine Hilfe, eine Anlaufstelle, jemand, der dich in deiner Stadt unterstützt, der zumindest die Tiere, also wenn die Tiere das Futter bekämen, wäre es ja schon mal ein guter Schritt voran, ne? Das ist ja schon mal ein Schritt voran. Das ist ein Schritt voran, genau. Wie gesagt, ich brauchte eventuell noch ein altes Auto, dass ich mal die Katzenstreu holen kann, also 10 Kilo. Ja, verstehe. Von irgendwo, das kann ich nicht tragen. Ja. Das geht nicht. Mann, das passiert alles mitten in Deutschland. Das ist schon sehr traurig. Ich hätte nie gedacht, dass das im Rentenalter, dass man das dann so... ich verstehe. Gerade da sollte man es ja schön haben und gut haben und nicht so solche Sorgen und so traurige Umstände. Hans-Jürgen, ich verspreche dir das, was wir tun können. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber wir werden uns auf jeden Fall jetzt mal schlau machen. Und werden uns dann bei dir entweder heute Nacht oder in der Nacht vom Montag auf Dienstag melden und dich weiter informieren. Sollen wir so verbleiben? Ja, danke. Gut, dann hoffe ich sehr, dass irgendwas Schönes für dich passiert. Ich hoffe es sehr. Ja. Hans-Jürgen, auf Wiederhören und alles Gute von Herzen. Ja, euch auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. So. Das kann einem ja schon sehr zu Herzen gehen, wenn man das hört. Und man kann es wirklich nicht begreifen, dass so etwas in Deutschland möglich ist, dass es keine Hilfe gibt, dass nicht irgendeine Unterstützung von irgendeiner Institution stattfinden kann, dass dieser arme alte Mann einfach noch ein schönes Leben führt und schöne Jahre hat mit seinen Tieren zusammen. Hier ist Steffi. Steffi ist 34. Guten Morgen, Steffi. Ja, hallo, Domian. Hallo, Steffi. Ja, ich bin ziemlich nervös. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, aber... Sag mal so Stichwort zu deinem Thema. Ja, also mein großes Problem ist, dass ich von meinem Mann, von dem oder wo wir uns jetzt getrennt haben, den Vorwurf bekommen habe, dass ich ihm also sein Leben versaut habe. Und zwar mit der Begründung... Ich bin ziemlich krank geworden. Ich bin gelernte Krankenschwester gewesen, hatte 2002 einen Arbeitsunfall. Ich habe mich auf der Arbeit verbrüht mit heißem Teewasser, nur am Unterschenkel Und daraufhin ist aber ein Leidensweg oder hat begonnen. Und zwar ist dann die Infektion da reingekommen. Dann wurde mir als Krankenschwester auch leider nicht so geglaubt. Und dann wurde gesagt, ach ja, die beobachtet sich so stark, die wartet auf die Schmerzen. Aber die Wunde ging und ging nicht zu. Also über 30 OPs auch gehabt. Über 30 OPs wegen eines Verbrühens am Unterschenkel? Ja, also da hätte mir das jemand vor 10 Jahren gesagt, hätte ich auch gesagt, das ist unmöglich. Selbst du als das Krankenfachfrau hättest das nicht geglaubt? Nein, niemals. Und also ich hatte da halt diesen Staphylococcus drin. Ah ja. Und dann hat sich das Gelenk auch infiziert, das Sprunggelenk. Dann wurde versucht, das Gelenk zu versteifen. Das hat leider auch nicht funktioniert. Selbst gegen das Titan, gegen das man eigentlich keine Allergien entwickeln kann, habe ich aber eine Allergie bekommen. Dann wurde also weiter rumgedoktert und das also war ein ziemlich langwieriger Prozess, auch Hauttransplantationen gehabt und so weiter. Ich meine, ich kann von großem Glück in Anführungsstrichen sagen, dass das jetzt ein anerkannter Berufsunfall ist. Ich bin nur leider dadurch auch arbeitsunfähig geworden, also bin jetzt zu 100% also berentet, bin zu 100% schwerbehindert geworden. Also so 34 viele, schon? Ja. Wie sieht denn dein Bein, dein Fuß jetzt aus? Ja, das Schlimme ist, also Ende 2003 bin ich dann vor die Wahl gestellt worden. Also entweder warten wir noch ein halbes Jahr und wir müssen bis zum Oberschenkel amputieren oder aber ja, wir entscheiden uns jetzt und amputieren bis zum Unterschenkel. Und was ist nun passiert? Ja, erstmal habe ich mit einem schweren Herzen dazu durchgerungen, dann nicht zu warten und mir den Unterschenkel amputieren zu lassen. Weil ich dachte, weil ich kam auch aus der Unfallchirurgie, dass das Kniegelenk so verdammt wichtig ist für den Bewegungsablauf. Und ich dachte dann, also es ist jetzt schon fast 3 Jahre schief gelaufen. Irgendwann muss doch mal was funktionieren. Und sieh das als neue Chance. Und jetzt mit dem Fuß oder mit diesem Klumpfuß, was es ist, kannst du sowieso eigentlich nicht mehr den Sport, also Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, das alles, was ich so gemacht hatte, geht gar nicht mehr. Sieh das als Chance und ja, versuch das Beste jetzt daraus zu machen. Und das ist der Stand der Dinge jetzt? Nein, leider nicht. Also es ist immer noch kein Ende in Sicht, was den Krankheitsverlauf angeht. Dann ist also dann amputiert worden. Die Unterschenkelamputation war dann anfangs auch ganz gut. Danach ist das aber leider auch wieder aufgegangen, hatte sich entzündet. Wir verkürzen erstmal ein bisschen. Wie ist es denn gerade heute jetzt? Wie ist der Zustand? Also ich musste 2010, bin ich das letzte Mal nachamputiert worden. Jetzt bin ich bis zum Oberschenkel amputiert. Und dieser Stumpf ist auch nicht prothesenfähig. Hangel mich so zwischen Rolli, Krücken und Stumpf, Prothese hangel ich mich so durch so mein Leben. Und das wegen etwas heißem Teewasser. Ja. So, jetzt aber zu deiner Beziehung. Ja, mein Mann hat mich also gesund kennengelernt, hat dann auch den Unfall, also hat die ganzen 10, 11 Jahre an deiner Seite gestanden dann? Ja. Wir haben sogar 2 gesunde Kinder, weil nach der Unterschenkelamputation ging es mir eigentlich ganz gut. Du bist, jetzt seid ihr wie lange getrennt? Also jetzt so seit 3 Wochen, aber gefühlsmäßig ist das schon ein sehr, sehr langwieriger Prozess, ja, nur bis es dann vollzogen wurde. Und was hast du gerade am Anfang gesagt? Was wirft er dir vor? Dass ich ihm sein Leben versaut habe. Aufgrund deiner Wortwörtlich, Erkrankung? Wortwörtlich, ja. Also ich mag diesen Ausdruck eigentlich nicht, aber aufgrund meiner Erkrankung, weil er sich 100% zurückgenommen hat und alles gegeben hat. Hast du ihm sein Leben versaut, weil das Leben sehr schwer war die ganzen Jahre? Ja. Aufgrund deines Unfalls, aufgrund deines Unglücks, sagen wir so. Ja, ich habe mich natürlich auch durch die Krankheit verändert. Ich habe 24 Stunden am Tag Schmerzen. Ja, natürlich verändert man sich da. Man wird härter, die Härte, die man sich selber auferlegt. Wenn man sowas hört, das muss doch total wehtun. Ja, das tut auch weh. Und mit dieser Schuld kann ich nicht leben, obwohl ich in Therapie auch bin. Steffi, ich will ja mal sofort was sagen, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben zu reden, nicht, dass ich ja, das vergesse. Ich weiß, leider. Ich finde, da darf man gar nicht von Schuld reden. Ich finde das ausgesprochen gemein, wenn er das so sagt. Wenn ihm das zu viel damals geworden wäre oder ihm zu viel war, hätte er gehen müssen. Aber im Nachhinein nachzutreten und sagen, ich bin bei dir geblieben, aber im Grunde genommen hast du mein Leben zerstört, finde ich hundsgemein, muss ich dir sagen. Hundsgemein. Ja, ich komme damit auch nicht zurecht. Du konntest ja zu all dem nichts. Du hast ein ganz schweres Schicksal zu tragen als 34-jährige Frau. Und dann so einzutreten, finde ich ganz gemein. Finde ich wirklich unglaublich, muss ich dir sagen. Ich bin da total und voll auf deiner Seite. Zieh es dir nicht an, lass, ich weiß, es ist einfach gesagt als getan, lass es nicht, bloß nicht so lange, so nah an dich rankommen und lass dieses Wort Schuld nicht aufkommen. Ja, das versuche ich auch in meiner Therapie, die ich halt mache, zu lernen, aber ich komme damit, fühle mich da trotz alledem sehr, sehr schuldig. Mhm. Also das Ist dieser Vorwurf jetzt recht frisch? Hat er den neulich erst Nein, den hat er schon öfter gebracht und öfter und auch schon vor einigen Jahren. Er hatte auch dann mal jemand anderes kennengelernt und deshalb sagte ich auch, diese Trennung, diese räumliche Trennung ist jetzt erst ein paar Wochen her, aber diese emotionale Trennung, die hat schon viel, viel länger stattgefunden. Ihr habt zwei Kinder, sagst du, ne? Ja. Wie alt die sind auch meine Lebenskraft. Auf der einen Seite rauben sie mir natürlich körperlich auch die Kraft, aber seelisch sind die ganz, ganz wichtig für mich, weil die sind gesund und... Die leben bei dir? Ja, also der Junge, der ist jetzt fast 4, der lebt hauptsächlich bei mir und unsere Tochter, die ist 7, die kommt aber mit der Situation, mit meiner Situation auch nicht so gut zurecht. Mhm. Die weicht dann öfter zu Oma aus. Ach so. Schaffst du das denn überhaupt mit deinem Angeschlagensein, dass du die beiden Kinder versorgst? Also es geht schon an meine körperlichen Grenzen. Das glaube ich. Und dann die ganze seelische Belastung noch dazu? Ja, das ist noch viel schlimmer. Boah, Steffi, das ist aber eine harte Geschichte, die du mir da erzählst. Ja, ich habe auch schon oft überlegt, ob ich anrufen soll, weil ich höre dich nachts immer, weil ich wegen der Schmerzen auch nicht schlafen kann. Aber ich wusste gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Und ja, du hast mir das jetzt schon sehr kompakt erzählt und ich habe das ja auch verstanden. Tut mir so leid, dass die Sendung jetzt rum ist. Ja, schade. Ich sage nur noch mal, dass ich das ganz schlimm finde und ich bin froh, dass du da in therapeutischer Hand bist. Dennoch werden wir dich jetzt auch noch mal anrufen. Vielleicht kann man noch ein paar Sachen im Hintergrund klären. Ja, vielen Dank. Liebe Steffi, halt durch und alles Gute von Herzen und du legst auf, wir melden uns. Ja, und ganz dickes Lob an dich und dein Team und auch dein Team im Hintergrund. Dankeschön, sehr lieb von dir. Alles Gute, Steffi, wir melden uns Dankeschön, gleich. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und in dieser Woche. Heute in der Technik Ansgar Machalitzki. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag.